Am 5. Januar gab es auf dem Kim-Il-sung-Platz die Massenkundgebung der Stadt Pyongyang dazu, die programmatischen Aufgaben aus der Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un konsequent durchzusetzen. Auf der Tribüne erschienen die Mitglieder des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, darunter der Vorsitzende des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVRK Kim Jong-nam, der stellvertretende Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und Vorsitzende des Kabinetts der DVRK Park Bong-ju und der stellvertretende Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas Choi Ryong-hae, weitere verantwortliche Funktionäre der Partei und des Staates, die leitenden Mitarbeiter, Helden und verdienstvollen Personen der Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen und der Partei- und Marktorgane, Fabriken, Werke und genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe in der Stadt Pyongyang. Auf der Kundgebung hielt Kim Su-gil, Kandidat des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Stadtkomitees Pyongyang der PDAK, ein Differat. Er betonte, die Neujahrsansprache vom verehrten obersten Führer Kim Jong-un sei eine erhabene Richtschnur und ein stets siegreiches Banner, was es möglich mache, durch die weitere Mobilisierung der hohen Geisteskraft und des revolutionären Elans der ganzen Armee und des gesamten Volkes, das Jahr 2017 mit den bedeutendsten nationalen Ereignissen und Heldentaten zu krönen. Das Vorjahr sei ein Jahr der erfreulichen revolutionären Ereignisse und der großen Wende gewesen, das in die Geschichte der Partei der Arbeit Koreas und des Vaterlandes glänzend eingehen würde. Das himmelhohe Vertrauen und die heißen Fürsorgen von Kim Jong-un seien die Hauptquelle für die größeren Siege gewesen. Alle Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen sollen sich unter der kämpferischen Losung »Beschleunigen wir mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe und der eigenen Stärkung den siegreichen Fortschritt des Sozialismus« zum gesamtnationalen Generalangriff für die Eroberung der Höhe der Fünfjahrstrategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung gewaltig erheben. Alle sollen die Neujahrsansprache von Kim Jong-un für das Motto ihres Lebens und Kampfes halten und sich dafür kräftig einsetzen, das bedeutsame Jahr 2017 zum Jahr des großen Sieges zu machen und die auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas gesetzten grandiosen Ziele für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates baldigst zu erreichen. Auf der Kundgebung fassten die Vertreter der Arbeiterklasse, der Werktätigen der Landwirtschaft, der Jugendlichen und der Intellektuellen in ihren Reden Entschlüsse. Im Anschluss daran gab es eine Massendemonstration.